Grüße aus Wien. Ein Hallenser unterwegs in Falkotown. Heute mache ich mich mal auf den Weg in den 22. Bezirk. Das nennt sich die Donaustadt. Und ich fahre in die Donaustadt mit der U1. Jetzt sage ich natürlich auch noch warum, denn dort wird an diesem Wochenende die Falco-Gasse eingeweiht. Genau, der Falco, Rock Me Amadeus, der kriegt jetzt hier eine Gasse. Dazu muss ich ganz schön ein Stück fahren, nämlich Richtung Leopoldau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stationen Rennbahnweg steige ich dann aus. Das ist dann schon sehr im Norden von Wien. Da könnte man schon fast sagen, das ist sowas wie ein Vorort. Viele Touristen kennen ja den Norden von Wien gar nicht, weil sie sich vor allen Dingen südlich der Donau rumtreiben oder sogar des Donaukanals. Und das ist natürlich auch wirklich die schöne Altstadt mit den herrschaftlichen Bauten, Jugendstil und so weiter. Aber ich kann euch sagen, nördlich und östlich der Donau, da gibt es nämlich auch noch eine ganze Menge an Wohngebieten und da ist es eigentlich auch total schön. Wie das jetzt aber tatsächlich da hinten in Kagran ist oder Donaustadt, das werde ich jetzt ausprobieren, da war ich selber noch nie. Schon da kommt die U-Bahn. Wunderbar. Jetzt suche ich mal die Rennbahn, weil die Falco-Gasse, die zukünftige, die soll hier parallel zum Rennbahnweg verlaufen. Mal gucken. So, also die U-Bahn-Strecke hier, die U1, die ist ziemlich neu. Und es sind keine kleinen, beschaulichen Vororthäuschen, nein, es sind Neubauten. Also nicht ganz so wie in Halle-Neustadt, aber schon plattenbauähnlich. Drüben gibt es einen Supermarkt. Der sieht aus wie überall. Ist auch ein bisschen neuer. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Falco hier in den 80ern schon gelebt hat, weil das hat alles in den 80ern gar nicht gestanden. Ah, da kommt jetzt hier der Rennbahnweg. Und da gibt es also offensichtlich doch ein paar ältere Gebäude. Cafeteria und Gelateria Ponticello. Hier ist Falco Eis essen gegangen. Vermutlich. So, und dann gibt es hier, laut Stadtplan müsste das eine Kirche sein, aber das sieht aus wie, ja, ich weiß auch gar nicht, kann ich nicht beschreiben, wie ein indisches, nee Quatsch, ein chinesisches Teehaus. Oh, und es ist ein Kreuz oben drauf. Doch, das ist eine Kirche, das ist nämlich die Pfarre St. Christoph. Das ist mit Sicherheit Falcos Kirche gewesen. Hier ist er sonntags immer hingegangen, gebeichtet und gebetet. Fronleichnam. Ach ja, hier nächste Woche gibt es ja schon wieder einen Feiertag. Ich komme hier aus den Feiertagen schon kaum noch raus. Das ist richtig anstrengend. So, jetzt gehe ich mal hier den Ferdinand Stransky-Weg rein. Das ist ein Maler und Restaurator, stand da dran. Des späten 19. Jahrhunderts. Hier in der Nähe gibt es übrigens auch den Ingeborg-Bachmann-Platz. Scheint hier so ein bisschen das Promi-Viertel zu sein. So, hier rundherum, lauschig. Also es ist auch so Neubau, Altneubau-mäßig. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das 50er Jahre ist, aber sieht ein bisschen so aus. Wahrscheinlich ist es doch neuer. Einfach den 50er Jahre nachempfunden. Sowas passiert ja auch immer wieder mal. Und Kinder schreien. Das ist jetzt hier schon ein bisschen abseitiger. Hier ist noch ein eingezäunter Fußballplatz, frisch gemähter Rasen, also alles sehr gepflegt. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite, das ist irgendein Industriebau, würde ich jetzt sagen, aber da sind so an den Fenstern Scherenschnitte. Könnte also auch eine Schule sein oder ein Kindergarten oder ein Hort. Oh, da sind sogar noch Menschen drin. So, hier soll er alle also gewohnt haben. Vielleicht ist er in diese Schule gegangen, die auch erst vor ein paar Jahren gebaut wurde. Also, wenn das jetzt hier der Falco-Weg wird, dann weiß ich auch nicht. Oh, da werden schon Festzelte aufgebaut. Doch, das könnte schon sein, dass das hier die Falco-Gasse wird. Ist übrigens ein ziemlich großes Programm aufgefahren und ich bin sehr traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Es wird nämlich nicht nur Karaoke singen zu Falco-Hits stattfinden, sondern auch ein Falco-Lookalike-Contest. Und die Wetten stehen ziemlich hoch, dass den Bieber Bob Dylan eine Frau gewinnen wird. Ist noch nicht ganz raus, wer jetzt. Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt ist, jetzt Perücken und solche Geschichten, oder ob man von Natur aus wie Falco aussehen muss. Es gibt ja auch einen Falco-Imitator, der sehr ähnlich aussehen soll. In der Zeitung stand, dass er sogar seiner Mama, also Falcos Mama, du sagen durfte. Das hat die Frau Hölzel ihm also erlaubt, weil er so wahnsinnig ähnlich dem echten Falco sah. Und im echten Leben soll er, glaube ich, Friseurmeister gewesen sein, für alle, die dies interessiert. Also die Yellow Press ist auf alle Fälle voll mit Falco-Waren, hat ja auch sonst keine Themen hier. Aber ich wette, dass Falco hier nicht gewohnt hat. Dafür sieht das alles echt zu neu aus. Hier soll ja dann auch ganz festlich das Schild enthüllt werden. Ich sehe gar kein Schild. Das müsste eigentlich jetzt schon da sein. Entschuldigen Sie? Wissen Sie, das wird das hier die Falco-Gasse? Drüben in der Siedlung, auf der anderen Seite bei 27. Also den Rennbahnweg überkreuzen, ja. Ungefähr so 20, 30 Meter, dann kommt die Hugo-Wiener-Gasse. Hugo-Wiener, ja. Und wenn Sie die durchgehen, dann kommen Sie dahin, wo ja. Die Falco-Gasse hinkommt. Okay, die hat noch keinen Namen. Die ist noch namenlos. Das ist okay. Irgendwie so ein Urgetüm dazwischen drin. Okay. Also es ist Falco nicht wert. Sagen Sie? Ja, gar mit Sicherheit nicht. Genauso wenig wie Hugo Wiener. Ja, ne? Ja. Also die letzten wirklich so Schlupfwinkel werden nach Leuten benannt. Ne? Ja. Also es ist, welche Straße würden Sie denn nach Falco benennen? Irgendwas Größeres und vor allen Dingen in der City drinnen. Ne? Weil was hat er? Bitte, der ist nicht in der Rennbahnsiedlung groß geworden. Ich weiß nicht, wer den Schmarrn erzählt. Ja, in der Zeitung steht, ne, dass er hier immer mal war bei seiner Mutter und so. Wenn Sie genaueres wissen wollen, müssen Sie nachher zu mir kommen, mein Mann ist mit ihm befreundet gewesen. Ach, das ist ja toll. Wow. Ich habe jetzt... Also... Ich habe jetzt echt eine Frau getroffen, deren Mann mit Falco befreundet war. Kriege ich jetzt glatt eine Gänsehaut. Also nicht, dass ich Falco irgendwie wahnsinnig großartig finde. Ja, vielleicht schon. Aber ich bin jetzt nicht so der Superfan, der ist mir eigentlich egal. Aber wenn man dann so nach so einer Person auf die Suche geht und plötzlich wirklich einen Bekannten findet, ist doch geil. Jetzt suchen wir erstmal die Falco-Gasse. Die zukünftige. Hugo-Wiener-Gasse. Das ist hier manchmal auch ganz beschaulich. Da haben sich dann nämlich die Menschen, die in diesen Neubauten hausen, wohnen, kleine Rosengärten angelegt. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo hier die Falco-Gasse hinkommt? Ich weiß nicht. Sehen Sie das? Ich weiß nicht mal, wo die Falco-Gasse ist. Ja, noch ist sie nicht da, ab morgen erst. Ab morgen? Ja. Oh, das weiß ich. Soll eine Straße hier sein, also ein Weg. Keine Ahnung, wir wohnen also dort. Entschuldigen Sie? Wissen Sie, wo hier die Falco-Gasse hinkommt? Fragst du die Deutsche? Ja. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo hier die Falco-Gasse hinkommt? Oder benannt ist? soll ein Weg hier morgen umbenannt werden. In Falkogasse. Morgen umbenannt werden? Ja. Aha. Mit großen Festen. Was? Ja? Da bei uns? Da lasse ich nichts. Das steht in der Zeitung, wo habe ich sie? Sehr interessant. Nee, eben nicht. Es steht hier einfach nur, es ist eine Parallel zum Rennbahnweg. Parallel zum Rennbahnweg von da. Also es kann hier alles sein. Und eine Dame sagte mir, es wäre auf der Seite hier. Auf alle Fälle. Falko gemeinsam mit seiner Mutter. Also er hat ja sicherlich nicht hier drin gewohnt. Das ist ja neuer. Naja, der Bauer, der ist schon alt. Ja? Ja. Die sind nur neu gestrichen. Aha, okay. Schön. Also vorne, ich weiß nicht, wann sind sie erbaut worden? Na, vor 35 Jahren. Oh ja, 30 okay. Jahren. Das geht sich schon aus, ja. Ja, aber wo er gewohnt hat, weiß ich auch noch. Und sie wissen auch nichts. Aber der Rennbahnweg, ja, das ist ja alles da. Also der Rennbahnweg, das ist die Liebelgasse, ja. Und ja, da vorne läuft der Rennbahnweg und der Rennbahnweg geht die ganze Länge ja, bis vor schon zur U-Bahn. Keine Ahnung. Entschuldigen Sie. Wissen Sie, wo hier die Falkogasse ist? Wo der hinkommen soll? Das ist danke. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo hier die Falkogasse hinkommen soll? Ich weiß nicht. Du bist nicht. Vielen Dank. Sorry. Wissen Sie, wo hier die Falkogasse hinkommen soll? Oh, da ist der Rennbahnweg, Lippelgasse, aber Falko. Ja, sie soll erst neu eingeweiht werden. Also die Gasse ist da, aber der Name noch nicht. Voll, was war in Zeitung? Ja, wo ist das denn? Wissen Sie auch gar nicht. Falkogasse, das leider ist was. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Romeo. Hier soll morgen die Falkogasse irgendwo ja eingeweiht werden. Wissen Sie das wo? Ist da vorne. Da müssen Sie doch noch vorgehen und das ist das dann, die Straße. Also die dazwischen? Die, was die nächste Straße, was da jetzt okay kommt. Okay, vielen Dank. Bitte. Ja. Na komm, Romeo. So, zu guter Letzt habe ich dann die Falkogasse doch noch gefunden. Also die Straße, die gleich Falkogasse heißen wird, soll. Und wie wir gemerkt haben, habe schon viele Menschen befragt, die dort wohnen oder in der Nähe wohnen, gehe ich mal davon aus, und die nicht wissen, dass die Falkogasse wird. Wie sieht denn diese Falkogasse aus? Also rechts und links sind eben diese Neubauten, wie wir erfahren haben, sind die auch schon 35 Jahre alt, also aus den 70er Jahren, neu angestrichen. Dazwischen ist es grün. Hügelig grün, künstlich aufgeschüttete Hügel mit Spielplätzen. Und da gehen tatsächlich auch Kinder spielen. Und Hundebesitzerinnen führen ihre kleinen Hunde spazieren. Sowas alles. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz was fragen? Diese Straße wird morgen Falkogasse umbenannt. Kennen Sie Falko? Nein. Gar nicht. Nein. Okay. Ja. Das soll morgen die Falkogasse ja werden. Ja, genau. Ihr kennt Falko? Ja. Ja. Kennt ihr ein Lied ja von ihm? Ja. Könnt ja ihr das singen? Ja, nee. Dieses Amadeus. Dieses Amadeus, gell? Amadeus. Geht ihr morgen zu dem Fest auch? Vielleicht. Ja. Sicher, ja. Beim Jugendzentrum ist auch ein Fest. Ah, super. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe sie gefunden, die Falkogasse.